Menschen, die meinen uns zu tun. Doch diese Abende erinnert an Spott und Hohn. Es stellt sich mir die Frage, was soll der Lärm losbringen? Es stellt sich mir die Frage, seit wann kann Scheiße singen? Wir scheißen auf euren Plan, mitsamt der ganzen Informatikerschaft. Denn wir warten auf den einen Tag, uns wird Konzern aus der Abschiebe ab, weil sie mir selbst erlaubt. Sie werden ihn an einem Toten, ihre Worte sind nicht schwer, spielen gar nie auf Rollen, alles andere ist nicht mehr. Dass ich lange als er macht, vergeblich kannst du sehen. Wenn ihnen hier nicht passt, soll die auch besser gehen. Wir scheißen auf euren Plan, mitsamt der ganzen Informatikerschaft. Denn wir warten auf den einen Tag, aufs Live-Konzert aus der Abschiebehaft, weil sie ganz besser lacht. Dies ist unsere letzte Mal.